Notiere beim Hören zu jedem Bericht den richtigen Buchstaben, A bis H. 4 Buchstaben bleiben übrig. Achtung! Du hörst die Berichte einmal. Zuerst hörst du ein Beispiel. Dieser Bericht hat die Nummer 0. Für mich ist es am wichtigsten, etwas in der Gruppe machen zu können. Ohne die Lehrer. Also fast ohne Lehrer. Und im Team. Das macht mehr Spaß als die Arbeit mit den Lehrbüchern. Das macht mehr Spaß, als den ganzen Tag im Unterricht zu sitzen und immer aufzupassen. Die Lösung ist Z. Jetzt hörst du die anderen Berichte.